Aufgabe richtig greifen. In diesem Automaten liegen verschiedene Wörter, aber nicht alle sind richtig geschrieben. Du willst mit dem Greifarm aber nur die richtigen Wörter greifen. Finde die richtigen Wörter und kreise sie ein.